so wunderschön aus und ich höre nicht auf, mich zu freuen, знаете, wenn ich euch sehe. Я бывал в собраниях. Wisst ihr, ich war mal bei Versammlungen. Когда вот ты заходишь. Wenn du zum Beispiel reingehst. На улице солнечно, красиво. Draußen ist sonnig und wunderschön. А ты заходишь, а там грусть, скорбь. Und du gehst rein und dort ist alles so düster und traurig. Как в погреб. Wie in einen Keller. И надо скорбеть. Und man muss dann traurig sein. А у нас наоборот. Bei uns ist es umgekehrt. Даже если на улице дождь, снег. Auch wenn draußen schneit und es regnet. Also hier wird immer ein Amin. Fest stattfinden. Amen. Бог тебя вдохновит, воскресит, исцелит. Und Gott wird dich ermutigen. Er wird dich wieder auferstehen lassen und erfreuen. Мы здесь для этого. Wir sind ja dafür da hier. Поплачем в другом месте. Okay? Wir werden woanders mal weinen, oder? Сегодня запрещено плакать. Heute ist es verboten. Только от радости в Божьем присутствии. Du darfst nur freuen, sich im Gott seine Gegenwart. Согласны? Плачь в Божьем присутствии, не стесняйся. Du kannst auch gerne weinen, in Gott seine Gegenwart. Brauchst dich nicht schämen. Даже если ты мужик. Sogar wenn du ein Mann bist. Который никогда не плачет. Der nie normalerweise weint. С Богом можно. Mit Gott darfst du das. И все настоящие мужики да скажут. Und alle echten Männer sagen, Amen. Amen. Amen. Да. Мужики не плачут и Amen не говорят, да? Männer weinen nicht und sagen auch kein Amen. Okay, мы продолжаем нашу серию. Wir machen mit unserer Predigtserie Превосходнейший путь. Der vortrefflichste Weg. Особенный. Ein besonderer Weg. Это особый уровень. Das ist eine besondere Ebene. Мы думаем, ну сколько ж можно? Und wir denken uns, wie viel noch? Оказывается, много надо вещей узнать, чтобы там оказаться. Manchmal muss man gewisse Dinge erfahren und mehr Dinge erfahren, um dorthin zu gelangen. И одного воскресения мало. Und ein Sonntag ist manchmal zu wenig. И двух мало. Und manchmal auch zwei zu wenig. Мало. Und drei auch zu wenig. Поэтому продолжаем дальше. Deswegen machen wir einfach weiter. Сегодняшняя тема называется «Секрет твоей силы». Und das heutige Thema heißt «Das Geheimnis deiner Kraft». Скажи «моей силы». Sag «meiner Kraft». «Моей силы есть секрет». Meine Kraft, also mein Geheimnis, meine Kraft. И мы откроем сразу первую книгу Библии. Und wir wollen gleich das erste Buch in der Bibel öffnen. Бытие, первая глава, 27 стих. Das ist 1. Mose 1 und der Vers 27. И сотворил Бог людей по своему образу и подобию. Сотворил мужчин и женщин, благословил их. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und er segnete sie. Вот так откровение, да? Was für eine Offenbarung. Начинаем с самого начала. Wir fangen wieder an. Бог сотворил тебя. Gott hat dich erschaffen. Скажи, меня Бог сотворил. Sag, Gott hat mich erschaffen. Я больше не обезьяна. Ich bin kein Affe mehr. А соседа спроси, а ты? Und frage mal deine Nachbarn, und du? Да, мы начинаем с самого начала. Also wir beginnen von neu. Потому что если в это не верить, то все остальное имеет уже мало смысла. Denn wenn du daran nicht glaubst, dann hat der Rest überhaupt keinen Sinn mehr. Итак, Бог сотворил нас по образу и подобию своему. Also Gott hat uns nach seinem Bild, nach seinem Ebenbild geschaffen. Только подожди, не кричи, я Бог. Aber bitte warte noch und schrei nicht, dass du Gott bist. Das по его подобию, да? Weil du eben nach seinem Ebenbild geschaffen bist, aber sei langsam damit. Это будет слишком быстрый скачок от обезьяны к Богу. Das wird ein zu großer Sprung vom Affen zu Gott. Давайте еще в человеках походим. Lass uns ein bisschen mal als Mensch wandern. Так Бог сотворил тебя и меня. Also Gott hat dich und mich geschaffen. По своему подобию. Nach seinem Ebenbild. И бывает, и мы так чудно сотворены. Und wir sind so wunderbar geschaffen. Так бесподобно. Und so unglaublich. Что мы сами начинаем часто творить. Dass wir öfters mal beginnen, selbst etwas zu schaffen, zu kreieren. Und manchmal auch etwas schief zu machen. Und manchmal passiert so, что люди начинают творить себе Бога, dass die Menschen anfangen, sich einen Gott zu schaffen. По своему подобию. Nach seinem eigenen Ebenbild. И по своему образу. Und nach seinem Bild und Vorstellung. Удобного Бога. Also so einen bequemen Gott. Который мне все разрешает, der mir alles erlaubt, который меня одобряет, der mich immer gut heißt, и, конечно же, любит. Und natürlich liebt er mich. Все. Und das war's. Удобный Бог, das ist ein bequemer Gott, но не библейский. Aber kein biblischer а какой? Gott. Welcher dann? Я его сотворил по своему подобию, по своему пониманию. Also ich habe nach meinem Verständnis, nach meinem Bild geschaffen. Понимаете? Versteht ihr? То есть человек может творить Бога по своему пониманию. Also, also Mensch kann nach seinem Verständnis einen Gott für sich kreieren. Чем это мы делаем? Mit was machen wir das? Разумом, конечно. Natürlich mit unserem Verstand. Нашим шикарным развитым разумом. Mit unserem weit entwickelten und coolen Verstand. Который все знает и понимает. Das, was alles weiß und alles versteht. И Бога готов в коробочку запихнуть. Und ist bereit sogar Gott in eine Schatulle reinzupacken. Помните, пастор говорил в одно из воскресений про разум. Könnt ihr euch erinnern, wo Pastor an einem der Sonntage über den Verstand geredet hat? На который нельзя полагаться. Auf das man überhaupt nicht sich verlassen kann. Помните? Könnt ihr euch erinnern? Да. И именно разум придумывает разные про Бога фишки. Und genau der Verstand denkt sich gewisse Dinge über Gott aus. Которые соответствуют моему пониманию. Die meinem Verständnis entsprechen. Пастор говорил, что если мы говорим, Pastor hat davon gesagt, wenn wir sagen, что я еще ничего не знаю, как надо, dass ich noch nichts weiß, wie er sein soll, то мы на правильном пути. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. То есть ничего еще не знаю, как нужно знать. Das heißt, ich weiß noch nicht, wie er sein soll. Если мы это не признаем, aber wenn wir das nicht erkennen oder nicht то есть, zugeben, то есть я все знаю, как надо, das heißt, ich weiß, wie er sein soll, тогда я ограничиваюсь своим разумом. Dann bin ich begrenzt durch meinen Verstand. Я свой плотской разум делаю хозяином, королем и Богом. Dann mache ich meinen menschlichen Verstand zum König und zu dem Herrn. И решаю сам своими антеннками, что правильно, что неправильно. Und entscheide selbst durch meinen Verstand, was richtig und was falsch ist. Какой Бог должен быть, какой не должен быть. Wie Gott sein soll und wie er nicht sein soll. Замыкается все на моем разуме. Und alles schließt sich in meinem Verstand ein. Und das ist ein Problem. Если я что-то знаю, чуть-чуть. Denn wenn ich etwas weiß. И вдруг появляется что-то, что я не знаю, что-то новое. Und plötzlich erscheint etwas Neues, was ich nicht kenne. Ну, нормальный человек скажет, я не знаю, что это, я хочу спросить. Also normaler Mensch sagt, ich weiß nicht, was das ist, ich frage, was das ist. Но Oder когда, ich will wissen, was das ist. Но когда я вот только своим маленьким знанием пользуюсь, aber wenn ich nur auf mein Wissen mich verlasse, я начинаю пытаться своим маленьким постигнуть все это большое. Dann versuche ich mit diesem kleinen Wissen, was ich besitze, etwas Großes zu begreifen. Иногда, когда я собираюсь на работу, manchmal, wenn ich mich zur Arbeit fertig mache, ich хочу одеть коротенькие носки, und möchte kurze Socken anziehen. Мне попадаются под руку детские. Manchmal habe ich dort auch Kindersocken. Они короткие носки, они все маленькие, непонятно чьи. Also sind kurze Socken, sind so Sneakersocken und die sind all, man versteht nicht, wem sie gehören. И вот я пытаюсь 38 размер натянуть на свой 43. Und so versuche ich 38 Größe auf meine 42 Fuß draufzuziehen. Мне очень хочется, чтобы подошло, потому что я спешу. Und weil ich mich beeile, versuche ich das draufzuziehen. Но размер не тот. Aber die Größe ist ja falsch. И носки рвутся. Und die Socken reißen. И точно так же, когда я пытаюсь своим маленьким разумом, своим знанием. Und genauso verhält sich das, wenn ich mit meinem kleinen Verstand, mit dem Wissen, was ich habe. Я пытаюсь его натянуть на большое знание. Versuche ich auf großes Wissen draufzuziehen. Пытаюсь постичь то, что я еще не знаю. Versuche das zu begreifen, was ich noch nicht weiß. И приговариваю, форматирую под свое. Und formatiere das und markiere oder versuche das zu verstehen. Wie ich das verstehen will. Вместо того, чтобы спросить, узнать, anstatt zu fragen und zu erfahren, я натягиваю этот свой 38 размер на 43. Versuche ich diese Größe 38 auf 43 zu ziehen. Знаете, так бывает, когда человек что-то не знает. Und wisst ihr, manchmal passiert so, wenn der Mensch etwas nicht weiß. Например, про загробную жизнь. Zum Beispiel über das Leben nach dem Tod. Узнает? Узнает про загробную жизнь. Und er erfährt etwas über den Tod nach dem, über den Leben, über das Leben nach dem Tod. В его 38 размер это никак не влазит. Und das passt absolut nicht in seine Größe 38. Это гораздо больше. Das ist wesentlich größer. И он говорит, да ее нету, не существует. Und dann sagt er, nein, es ist nicht da, es existiert nicht. Не может быть. Das kann nicht wahr sein. Почему? Aus welchem Grund? Потому что об этом не знал. Weil ich davon nicht gewusst habe. В моем 38 размере этого нету. In meiner Größe 38 ist es nicht da. То есть, или человек слышит об иных языках. Oder zum Beispiel der Mensch hört über die Zungensprachen. Что это такое? Was ist das? А, глупость какая-то. А, das ist irgendein Blödsinn. Недавно одна женщина, vor kurzem hat eine Frau, она хотела постигнуть, что такое иные языки. Wollte erfahren, was Zungensprachen bedeuten. И говорят, я вот послушал того проповедника, он столько много про языки рассказывал. Ich habe mal einen Prediger zugehört, der hat so viel über die Zungensprachen gepredigt. Я спрашиваю, а он сам на языках разговаривает? Und dann frage ich sie, spricht er selber Zungensprachen? Она нет. Und sie sagt, nein. Я говорю, забудьте его, выкиньте. Dann sage ich, vergiss es, schmeiß ihn weg. Вот, потому что он будет полчаса рассказывать. То, что существует, то, что это глупость. Denn er wird 30 Minuten dir erzählen über das, was nicht da ist, weil er. Он рассказывает, почему не надо говорить на их языках. Also, er wird erzählen, warum man nicht Zungensprachen reden soll, weil er das als Blödsinn empfindet. Они есть, и мы ими наслаждаемся. Aber die existieren und wir genießen ja die Zungensprachen. Но он в своем 38 размере будет оправдывать, почему же они не нужны, почему их нет, aber почему это глупость. Aber in seiner Größe 38 wird er Rechtfertigung dafür finden, warum das nicht existiert. Просто не имея этого. Weil er das einfach nicht hat, dieses Wissen. И также про все, о чем мы судим. Und genauso über alles, was wir so bewerten. У меня есть один знакомый. Ich habe einen Bekannten. Он очень образованный. Er ist sehr, sehr gebildet. Очень. Er ist sehr gebildet. Когда он разговаривает, я чувствую маленьким мальчиком себя. Also wenn er mit mir sich unterhält, dann fühle ich mich als kleiner Junge. Он столько всего знает. Er weiß so viel. Он прочитал все религиозные книги. Er hat alle religiösen Bücher gelesen. И Библию. Sogar auch die Bibel. И делает выводы на основе своих знаний. Und macht daraus ein Fazit aufgrund seines Wissens. То есть его разум все контролирует. Also sein Verstand kontrolliert alles. Если шаг вправо, шаг влево, что он не знает? Wenn zum Beispiel ein Schritt nach links oder nach rechts, was er nicht weiß, он это не принимает. Dann nimmt er das gar nicht an. И недавно был такой разговор. Und vor kurzem hatten wir ein Gespräch. Мы как-то коснулись Библии. Wir haben irgendwie die Bibel angeschnitten. И я упомянул, что Новый Завет написан на греческом языке. Und ich habe erwähnt, dass das Neue Testament auf Griechisch geschrieben wurde. Он говорит, не может быть. Und er sagt, das kann nicht wahr sein. И начинает мне рассказывать, почему это не может быть. Und fängt an, mir zu erzählen, warum es nicht sein kann. Что там это евреи для евреев, почему греческий язык? Das sind doch Juden für Juden. Was hat das jetzt das Griechische da zu suchen überhaupt? Это очень образованный человек. Das ist ein sehr gebildeter Mann. Но просто этот маленький фактик не знал. Aber er hat einfach diese kleine Tatsache nicht gekannt. А это даже не духовный факт. Und es ist nicht einmal ein geistlicher Fakt. Это просто в Википедии можно прочитать. Атеист может прочитать в Википедии. Das kann man einfach in Wikipedia nachlesen. Sogar ein Atheist kann das machen. Ну что, Новый Завет написан на греческом. Das Neue Testament auf Griechisch geschrieben ist. Даже в Бога не надо верить, просто это факт. Dafür muss man nicht einmal an Gott glauben, das ist einfach eine Tatsache. Просто факт. Es ist einfach eine Tatsache. Но он его не знал. Aber er wusste es nicht. И разум включился. Und sein Verstand schaltete sich ein. И начинает мне рассказывать, почему это нелогично, почему это не может быть. Und fängt an, mir zu erzählen, warum es nicht logisch ist, warum das nicht sein kann. Я это слушаю. Und ich höre ihn so zu. Я думаю, какой кошмар. Und ich denke, was für ein Scheiß. Ведь если мы, он так размышляет о факте, который факт, общепризнанный. Wenn er über solche Tatsachen, über diese altbekannten Tatsachen so spricht, для которого не нужно откровение, wozu man überhaupt keine Verheißung oder Offenbarung braucht, просто Википедию открыть. Man soll einfach die Wikipedia aufmachen. Но он начинает придумывать, выдумывать, почему это несправедливо, почему не может быть. Fängt an, sich auszudenken, warum es nicht sein kann. Я про себя думаю, нет, я с тобой Библию не буду открывать. Und ich habe so für mich gedacht, ich werde die Bibel nicht mit dir zusammen öffnen. Как я с таким человеком могу размышлять о Библии? Wie kann ich mit so einem Menschen überhaupt über die Bibel nachdenken? В которой будут какие-то неоднозначные моменты, какие-то непростые. Wo viele ungewöhnliche oder nicht unbedingt leichte Dinge zu finden sind. Когда он просто сам факт не может признать, что Новый Завет на греческом. Wo er sogar diese Tatsache, dass es auf Griechisch geschrieben ist, nicht anerkennt. То есть блокировка полная. Also er hat eine völlige Blockierung. Плоть защищается. Das Fleisch verteidigt sich. И разум то, что он не знает, он начинает придумывать, додумывать. Und der Verstand, was er nicht weiß, versucht noch das zu Ende zu denken, sozusagen. И человек тратит кучу времени. Und der Mensch verschwendet sehr viel Zeit dafür. Кучу сил. Und viel Energie und Kraft. Чтобы доказывать, почему Новый Завет не на греческом. Um zu beweisen, warum das Neue Testament nicht auf Griechisch ist. Просто вместо того, чтобы прочитать две строчки. Anstatt nur zwei Sätze zu lesen. Многие люди, они пытаются изобрести колесо. Viele Menschen versuchen, das neue Rad zu erfinden. Многие верующие. Viele Gläubige, пытаются искать откровение там, где все уже написано, прописано. Versuchen nach Offenbarungen zu suchen, wo schon alles niedergeschrieben ist. И пытаются изобретать колесо вместо того, чтобы на нем уже ездить давно. Und versuchen das neue Rad zu erfinden, obwohl man schon eins hat und anstatt es zu fahren. Люди ходят и ищут собрания, ищут по церквям, ищут истину всю жизнь. Die Menschen laufen durch die Gemeinden, versuchen nach Wahrheit zu suchen ihr Leben lang. Да если бы ты пустил корень, за это время уже сам можешь 5 церквей открыть. Aber wenn du die Wurzel darin geschlagen hättest, dann hättest du bereits vielleicht schon 5 Gemeinden selber gegründet. А не ходить по белому свету искать идеальную. Und nicht auf der ganzen Welt zu wandern und nach der idealen Gemeinde zu suchen. То есть наш разум нас водит по кругу. Denn unser Verstand führt uns im Kreis rum. И люди теряют время. Und die Menschen verlieren einfach nur Zeit. Верующие теряют драгоценное время. Die Gläubigen verlieren ihre kostbare Zeit. А у нас не так его много. Und wir haben eigentlich nicht so viel Zeit. Всего 97 лет и все. Es sind ganze 97 Jahre und das war's. Нам надо многое успеть. Aber man muss sehr viel schaffen. И нам нужна сила Божья. Und wir brauchen Gottes Kraft dafür. Аминь. Amen. Нам нужна сила Божья. Wir brauchen Gottes Kraft. А не сила разума. Und nicht die Kraft unseres Verstandes. Потому что погружаясь в область духа, denn wenn man in die in dieses Gebiet des Heiligen Geistes sich eintaucht, видим, что мозгами там не пробьешь эту стену. Sehen wir, dass wir mit unserem Verstand diese Mauer nicht durchbrechen können. Настоящий дух, denn ein echter Geist приходит через дух, kommt durch den Geist, не через мозги, nicht durch Verstand und dein Gehirn. И вот на этом духовном особом уровне, und auf dieser geistlichen besonderen Ebene, разум и логика плохие помощники. Ist der Verstand und die Logik ganz schlechter Helfer. Они как топор и молоток под водой. Sie sind genau dasselbe, wenn du eine Axt und einen Schlaghammer unter dem Wasser benutzt. То есть инструменты сами по себе хорошие. Also die Werkzeuge sind an sich eigentlich ganz gut, also zum Beispiel Logik. Но здесь другая стихия абсолютно. Aber da ist komplett eine andere Dimension, ein anderes Gebiet. И мы помним все эпизод, как 7 пареньков решили бесов изгнать. Und wir können uns alle erinnern als 7 Jünger, oder? Да, 7 парней. Also 7 Jungs versucht haben böse Geister auszutreiben. Они решили изгнать не духом Божьим, а силой интеллекта. Sie haben nicht versucht mit Gott seine Gottes Kraft das zu machen, sondern durch Kraft des ihres Intellekts. Помните эту историю? Zu auszutreiben. Они решили информацией изгнать. Die haben beschlossen, durch bestimmte Informationen das auszutreiben. Sie sagen, Dämon, geh raus. Da gibt es Jesus. Der hat die Kraft. Da ist der Paulus, sein Jünger. Und aus all dem geh du raus. Ich weiß davon und du sollst abhauen. Also die Kraft von Jesus, was so Paulus predigt. Das sind die Informationen. Also mit einer Information. Бес не вышел. Der Dämon ging natürlich nicht weg. Он даже weg. Обиделся. Der hat sich sogar beleidigt. Еще у них были проблемы. Und sie hatten danach noch Probleme bekommen. Это не сработало. Also es hat nicht funktioniert. То, что я знаю, где-то. Denn wenn ich etwас weiß, wenn wo irgendwo ist. Бесы, вы хотите? Dämonen, geht raus. Вот там проповедник в Ютубе проповедовал. Da ist ein Prediger auf YouTube, der hat es gepredigt. Так вот, как он говорил, я вам говорю. Also so wie gesagt hat, sage ich zu euch. Вот там вот сработало, здесь вы должны уходить. Also da hat es funktioniert und hier sollt ihr auch abhauen. У нас интернета нет, извините. Die Dämonen sagen, du, wir haben kein Internet, sorry. Другая стихия. Das ist ein komplett ein anderes Gebiet. А вот Иисус нам показывает другую историю, где сработало. Aber Jesus zeigt uns auch eine andere Geschichte, wo es funktioniert hat, wo was anderes funktioniert hat. Давайте мы откроем Матфея 8:5. Lass uns mal Matthäus 8:5 aufschlagen. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm und bat ihn. Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Herr, mein Knecht liegt daheim, gelähmt da nieder und ist furchtbar geplagt. Иисус говорит ему, я приду и исцелю его. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Сотник же отвечает и сказал, Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Ибо я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, другому, приди, и приходит, и слуге моему сделай то, и делает. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzte steht. Und ich habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, und er kommt. Und zu meinem Knecht, tu das, und so tut er es. Услышав это, Иисус удивился и сказал идущим за ним, истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Und Jesus, als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel noch nicht gefunden. И сказал Иисус сотнику, иди, и так как ты веровал, да будет тебе, и выздоровел слуга его в тот час. Und so sagt, welcher Vers ist das? Ah, okay. Und Jesus sprach zum Hauptmann, geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Смотрите, что происходит. Schaut her, was passiert. Этот сотник, also dieser Hauptmann, языческий сотник, das ist ein, also ein ungläubiger Hauptmann gewesen, даже. Das war nicht einmal ein Christ. Он впечатлил Иисуса. Er hat Jesus beeindruckt. Он понял эту духовную схему раньше, чем ученики. Er hat dieses geistliche Schema verstanden sogar früher als seine Jünger. Он даже не зовет Иисуса домой. Er ruft Jesus nicht einmal zu sich nach Hause. Но он уверен. Aber er ist sich vollkommen sicher. Что я сотник. Dass ich ein Hauptmann bin. Я подчиняюсь. Ich habe Vorgesetzte über mir. Ich bin im Gehorsam. У меня в послушании мои слуги. Und ich habe meine Knechte, die mir gehorchen. Все в правильном положении. Alle befinden sich in der richtigen Position. Все друг друга слушают. Alle hören aufeinander. И поэтому болячка, которая у моего послушного слуги. Deswegen eine Krankheit, was mein gehorsamer Knecht hat. Она обязана послушаться тоже. Also sie muss sich auch gehorchen, sie muss sich auch unterstellen. Вот эта цепочка послушания заставляет слушаться даже бесов и болезней. Und diese Kette der Gehorsamkeit, sie zwingt sogar diese Dämonen und Krankheiten wegzugehen. Сотник строго вывел эту формулу. Und der Hauptmann hat diese Formel ziemlich gut dargestellt. И вывел ее сам. Und hat diese Formel selber sozusagen rausgebracht. И говорит, Иисус хочет прийти, я приду и исцелю. Und er sagt, ja, Jesus soll kommen. Und Jesus sagt, ich komme und heile. Он говорит, не надо. Und er sagt, nein, brauchst du nicht. Это настолько сильно, оно и так сработает. Das ist so dermaßen mächtig, dass es auch so arbeitet. Oder я so funktioniert. В подчинении, они в подчинении, болячка уйдет, только скажи здесь. Ich bin ein Vorgesetzter, ich habe Vorgesetzte, sag einfach diese Krankheit und es geht weg. То есть он верил в эту формулу. Das heißt, er hat an diese Formel geglaubt. Что она сработает сразу же. Dass es sofort funktioniert. Вот эта связь материального и духовного мира. Also diese Verbindung zwischen der physischen und geistlichen Welt. Ведь по-человечески кажется, ну там все друг друга слушаются. Menschlich gesehen sehen wir ja, normalerweise hört jeder aufeinander. Ну все друг другу подчиняются. Viele haben Vorgesetzte. Уважают старших. Und respektieren auch die älteren Menschen. Ну значит у них дома тихо, они не ругаются. Bei ihnen zu Hause ist alles ruhig, die streiten nicht miteinander. Ну все у них хорошо. Bei ihnen läuft alles gut. Нет. Nein. Это духовно. Das ist geistlich gesehen. Болезни подчиняются у них дома. Die Krankheiten gehorchen ihnen zu Hause. Болезни исцеляются, бесы уходят. Die Krankheiten werden ausgetrieben und die Dämonen werden weggehen. Это духовная структура, духовная иерархия. Das ist eine geistliche Struktur, eine Hierarchie. Он слушается своего начальства, его слуга слушается его. Er hört auf seine Chefs und er hört und da, die anderen hören auf ihre Chefs. Все на своих местах. Und alle sind auf ihrem Platz. И духовный мир подчиняется. Und die geistliche Welt unterstellt sich. Also, духовный мир покоряется. Und die geistliche Welt ist ihr unterlegen. Знаете, как в сказке, да? Бабка за детку, детка за репку. Wisst ihr, wie das in einem russischen Märchen gab, wo jeder aneinander sich hält? Все по очереди правильно подчиняются в правильном положении пред Господом. Also alle sind in der richtigen Stellung vor Gott. Und тут репка выходит плохая. Выдирает ее, болезнь. Genau, also ein Opa steht da, hinter ihm seine Frau und dann ziehen sie zusammen etwas aus der Erde raus. То есть сотник верил, что здесь будет законное исцеление. Also der Hauptmann wusste, dass hier eine gesetzlich richtige Heilung passiert. И он объясняет Иисусу, почему. Und er erklärt Jesus, warum das so passieren wird. Не потому, что я так верю, я провозгласил. Nicht, weil ich jetzt geglaubt habe und ich habe das proklamiert. Я связал, развязал. Ich habe gebunden und auseinandergebunden und habe wieder einen Knoten reingebunden. Er zählt einfach auf. Ich bin derjenige, der über sich Vorgesetzte hat. Ich habe auch unter mir Leute, die... Wir sind alle an unserem Ort und... Am когда, richtigen Ort. И там какая-то гадость завелась, она лишняя в этой схеме. Und da ist irgendein Dreck, das passt nicht in dieses Schema rein. И он исцеляется в ту же секунду. In derselben Sekunde halt, wird der Knecht geheilt. Ты хочешь побед в своей жизни? Willst du Siege in deinem Leben haben? Хочешь побед? Willst du Siege Подними in deinem руку, haben? Пожалуйста, что Dann ты не спишь. Dann steck deine Hand, есть dass условия du nicht для этого. Es gibt eine Bedienung dafür. У этого уровня есть свои правила. Bei dieser Ebene gibt es ihre eigenen Regeln. Когда ты сам подвластный. Wenn du selber einen Vorgesetzten hast und du unterstellst dich in der geistlichen Welt. Не только, все мы под Богом. Nicht nur so, oh, wir sind alle unter Gott. Ты подвластный в духовном мире. Sondern dass du, wenn du in der geistlichen Welt unterstellt bist bestimmten Menschen. И у тебя есть подвластные люди. Und du hast Menschen, die dir unterstellt sind. Все в правильном положении. Und alle befinden sich in der richtigen Stellung. Ты получаешь духовную силу и власть. Dann bekommst du diese geistliche Macht. Над чем? Und die Kraft über was? Над проблемами, über die Probleme, над обстоятельствами, über die Umstände, над болезнями, über die Krankheiten, над ситуациями, über die Situationen, даже духовная власть в семье, sogar die geistliche Macht in der Familie, духовная власть в семье появляется, geistliche Macht in der Familie kommt dann rein. Не диктатура, nicht Diktatur, nicht die menschliche Diktatur, so ungefähr, ich habe gesagt, а духовно, когда твои дети послушны, sondern geistliche, wenn deine Kinder gehorsam sind, потому что им хочется смиряться в духе, weil sie diesen Wunsch haben, in ihrem Geist demütig zu werden, а не потому что у него забрал компьютер, und nicht weil du ihm seinen PC weggenommen hast. Ja, это тоже помогает. Das hilft manchmal auch. Итак, нам нужна эта власть и сила. Also wir brauchen diese Kraft und diese Macht. И здесь вопрос влияния на неверующий мир. Und hier stellt sich die Frage der Wirkung oder des Einflusses auf die Welt, die nicht glaubt. Есть христианин просто па-па-па-па-па-па. Es gibt einen Christ, der bla bla bla macht. А есть, когда за твоим текстом стоит Дух Божий. Und es gibt so einen Fall, wenn hinter deinem Text der Geist Gottes steht. И это вопрос влияния духовного. Und das ist eben diese Frage des Einflusses im Geist. Я помню, у меня как-то был случай на работе. Ich kann mich erinnern, dass ich so einen Fall in der Arbeit hatte. Там ко мне всегда разные люди пристают с какими-то подколками насчет веры. Also da kommen immer wieder Leute auf mich zu, die mich ab und zu mal Fragen stellen über den Glauben. Ну, куаноры тоже бывает. Manchmal erzählen, also versuchen sie mich zu provozieren. Vielleicht gibt's bei euch auch sowas. Это тайна, что ты верующий. Oder ist es ein Geheimnis, dass du ты ein Gläubiger тайный bist? Тайный боец Христа. Bist du so Партизан. Bist du so ein Partisan Gottes, wo keine weiß, dass du ein Gläubiger bist. Если на работе знаешь, что ты христианин, то тебя будут подкалывать. Also wenn jemand in der Arbeit weiß, dass du gläubig bist, dann wirst du auf jeden Fall provoziert. Если не подкалывают, то очень странно. Und wenn sie dich nicht provozieren, dann ist das ein bisschen seltsam. Давай поговорим потом. Dann lass uns dann später darüber reden. И я всегда охотно что-то отвечаю, там тоже шучу в ответ. Also ich antworte auch immer sehr gerne und mache Spaß dabei. То есть мне есть что ответить. Also ich habe was ich antworten kann. Но у меня был как-то период. Aber ich habe mal so eine Zeit gehabt. Я находился не в очень хорошем духовном состоянии. Ich war nicht so in einem guten geistlichen Zustand. В таком духовном противлении. Gab's so Probleme, paar Problemchen. И вот один человек на работе начинает надо мной издеваться. Und so fängt ein Mann in der Arbeit sich über also mich zu provozieren. Высмеивать. Mich auszulachen, подшучивать над верой, so Späßchen zu machen über den Glauben. И мне нечего ему даже ответить. Und ich hatte nicht einmal etwas, was ich ihm antworten konnte. Plus у него еще был малопонятный диалект. Und dazu habe ich seinen Dialekt so schlecht verstanden. Он что-то говорит, все ржут. Also er sagt was und alle lachen. А я такой маленький, беспомощный. Und ich habe mich so klein und hilflos gefühlt. Чувствую таким котенком себя. Und habe mich als kleines Kätzchen gefühlt. Хочется убежать куда-то, спрятаться. Und man möchte einfach nur abhauen, irgendwo sich verstecken. Но потом прошло пару дней. Und dann sind ein paar Tage vergangen. И я свои духовные узлы развязал в духе, свои решил проблемы. Ich habe während dieser Zeit meine geistlichen Probleme lösen können. То есть Бог помог встать also, в правильное положение. Gott hat mir geholfen, in die richtige Stellung wiederzukommen. И буквально через день после этого. Und genau einen Tag danach. Те же люди. Genau dieselben Leute. Та же картина. Genau dasselbe Bild. Тот же малопонятный их диалект. Auch wieder dieser wenig verständliche Dialekt von diesem Mann. Но картина такая. Aber das Bild schaut dann so aus. Они все стоят, роют яму. Also sie stehen alle da und graben ein Loch. В яме стоят все. Und stehen auch alle in diesem in dieser Grube. А я стою и вслух читаю Новый Завет на немецком. И они молча слушают. Und ich stehe da und lese aus dem Neuen Testament und sie stehen alle still und hören zu. Ситуация в духе переломилась. Die Situation im Geist ist, wie soll man sagen, die, es gab einen Durchbruch oder Umbruch. Духовная революция. So eine geistliche Revolution. Власть сменилась. Die Macht, es gab, es passiert ein Machtwechsel. Те же люди, genau dieselben Leute, тот же я, genau ich auch но внутри у меня был умшальтен, да, переключение aber произошло. Innen drin, hat sich etwas umgeschalten. И внешний мир сразу это почувствовал. Und, die äußere Welt hat das sofort gefühlt. Я такой же. Ich bin dasselbe, genau dasselbe gewesen. Но Бог дает власть. Aber Gott gibt dir die Macht. Er gibt dir Autorität. Тебе, чтобы твое слово достигало цели. Er gibt es dir, damit dein Wort sein Ziel erreicht. То есть возьми власть в духе. Deswegen nimm diese Macht, diese Vollmacht im Geiste an. Стань в правильное положение, займи свое место. Geh in die richtige Stellung und besetze deinen Platz. И тот же текст, который ты говоришь, он по-другому зазвучит. Und genau derselbe Text, was du reden wirst, wird komplett eine andere Wirkung haben. Никакое это новое откровение будет. Nicht irgendeine neue Offenbarung. Все то, что ты делал. Sondern all das, was du vorher schon gesagt hast oder gemacht hast. Aber diesmal wird das mit der Macht Gottes gesprochen. Потому что Бог открывает сердца. Weil Gott öffnet die Herzen von Menschen. Бог исцеляет болезни. Gott heilt dir die Krankheit. А не громкость твоего голоса. Und nicht die deine Stimme oder dein Ton. Сила убеждения. Oder die Kraft deiner Überzeugung. Поэтому займи власть в духе. Deswegen besetze diese Macht im Geist. Okay, а как долго мне эта власть нужна? Okay, wie lange brauche ich diese Macht? Как долго мне нужно быть сильным? Wie lange soll ich stark sein? Ну вот пока не прозвучит финальный гонг. Naja, bis der finale Schlag ertönt. Матфея 24:13. Matthäus 24:13. Претерпевший же до конца спасется. Wer aber aushat bis ans Ende, der wird gerettet werden. Претерпевший же до конца спасется. Derjenige, der bis zum Schluss aushat, der wird gerettet werden. Например, в боксе. Zum Beispiel beim Boxen. Поединок длится 12 раундов. Der ganze, die Runden sind 12 Runden. И в конце, только в конце судьи определяют по очкам победителя. Nur erst am Schluss werden die wird man den Sieger nach den Punkten beziehen oder bewerten. Но если кого-то раньше не вырубят. Wenn vorher nicht irgendein K.O. passiert. Ich habe mir immer gedacht, wozu sollte man so lange trainieren? Wieso, wenn man nur bloß eine Stunde miteinander sich schlagen möchte? Bereiten sich die Boxer wirklich ein halbes Jahr davor richtig sportlich für diesen Kampf? Du же умеешь драться, он вышел, рубанул и все. Вышел, рубанул и все. Du kannst ja rauskommen, einfach in meine draufhauen, K.O. Schluss aus. Погружу там потренировался немножко и все. Man kann doch irgendwie so am Boxer an diese Birnenbox. Зачем полгода пробежки делать? Also wozu soll man ein halbes Jahr sich quälen sportlich? А фокус в том. Aber der Fokus liegt daran. Что он будет драться с равным себе. Dass er mit einem gleichwertigen Gegner schlagen wird. Genau mit demselben. И мало надежды на быструю победу. Und es besteht wenig Hoffnung auf den schnellen Sieg. А все будет решать выносливость. Sondern diese Ausdauer wird alles entscheiden. Вот сможешь ли ты долго бить, стоять в течение часа? Ob du innerhalb von dieser Stunde ausharren kannst, stehen bleiben kannst und wenn man dich schlägt. Когда такой же против тебя. Wenn genau derselbe Gegner dir gegenübersteht. И поэтому часто выигрывает тот, кто дольше продержался просто на ногах. Deswegen oftmals gewinnt derjenige, der am meisten ausharrt, der nicht umgefallen ist und aushält. Выигрывает тот, кто лучше дойдет до конца. Gewinnen wird derjenige, der bis zum Schluss besser durchkommt. Потому что здесь решает выносливость. Weil hier entscheidet alles die Ausdauer, also die physische Vorbereitung. А не всегда сила удара. Und nicht immer die Kraft deines Schlages. То есть не всегда решает сила нашей молитвы, как помолюсь, как свяжусь. Nicht immer entscheidet diese Kraft des Gebetes alles. А решает выносливость. Sondern die Ausdauer. То, что ты будешь это делать в течение многих-многих лет. Dass du das innerhalb von vielen Jahren machen wirst. И не устанешь и не упадешь. Und du wirst dann nicht müde und wirst nicht umfallen. И не разочаруешься. Und wirst nicht enttäuscht werden. Потому что что толку уметь классно бить и умереть в третьем раунде от того, что задохнулся? Denn was bringt das dir, wenn du in der ersten Runde jemanden K.O. geschlagen hast, aber in der dritten Runde gestorben bist, weil du nicht mehr Ausdauer hattest? 12 раундов выстоит только выносливый, тренированный. Denn 12 Runden können nur die gut trainierten aushalten. То есть поэтому здесь у нас с вами. Deswegen hier bei uns. Не так важно, как круто мы умеем молиться. Ist nicht so von der Bedeutung und nicht so wichtig, wie cool du beten kannst. Das ist, как круто мы умеем бить. Oder wie cool oder wie stark wir schlagen können. Провозглашать, проповедовать. Verheißen, verkündigen, predigen. Пророчествовать. Oder weissagen. Решает в итоге, сколько раундов мы с этим продержимся. Am Schluss entscheidet, wie viele Runden wir da durchhalten. Сколько мы эту свою крутость пронесем, эту духовную силу. Wie können wir diese Coolness bis zur letzten Runde durchbringen? Когда меняются. Wenn sich etwas verändert. Города, страны, где ты живешь. Länder, Orte, wo du wohnst. Семейное положение, может быть. Oder dein Familienstand zum Beispiel. Политика меняется, работа меняется. Politik oder dein Job. Личная мотивация меняется. Deine persönliche Motivation verändert sich. В течение этих раундов. Also innerhalb von diesen Runden. Ведь на первый раунд все выскакивают, ух, я там сейчас тебя, ух. Denn in der ersten Runde ist jeder motiviert und läuft wirklich voll Energie rein. Все бодренькие, халлилуйя, понеслась. Alle sind richtig gut drauf und komm, mach mal. А получил в третьем раунде по башке, бух, и уже потерялся. Und in der dritten Runde bekommst du eine auf dem Kopf und dann wankst du schon. И уже мотивация может поменяться. Und es kann passieren, dass deine Motivation anfängt zu schwanken. Состояние поменяться может физическое. Also dein physischer Zustand kann sich verändern. И уже забыл, что я там победить хотел. Und dann vergisst du schon, oh, wollte ich siegen oder was? Тут лишь бы выжить. Hier ist Hauptsache auszuhalten. Ой, давай, und zu überleben. Упаду, притворюсь просто, чтобы меня уже не трогали. Oh, lieber lege ich mich hin und mache so, als ob ich jetzt K.O. bin, damit man mich in Ruhe lässt. То есть в течение этих раундов может все меняться. Also innerhalb von diesen 12 Runden kann sich alles verändern. И важно пронести эту духовную силу и сохранить. Und es ist wichtig, diese geistliche Kraft durchzubringen und sie zu bewahren. И остаться в этом правильном положении перед Богом. Und in dieser richtigen Stellung vor Gott zu bleiben. Чтобы победить в итоге. Um am Schluss auch zu siegen. Все помнят этот фильм знаменитый «Рокки». Also jeder kann sich bestimmt an diesen bekannten Film erinnern, Rocky. И там в какой-то из серий. Und in einer von den Serien. Была триумфальная победа главного героя. War dieser Triumphsieg von diesem Hauptheld. И она выглядела так. Und sie hat so ausgesehen. Они с другим чемпионом просто уже упали, лежали на полу обессиленно. Они так also die lagen schon in der im Ring total erschöpft zusammen mit seinem Gegner. И они оба пытались встать там. Ползали. Und sie versuchten aufzustehen und kriechten auf dem Boden. И Рокки просто встал быстрее. Und der Rocky ist einfach подняться. Schneller aufgestanden. Er konnte aufstehen. И была триумфальная победа. Und deswegen hat er diesen Triumph erlangt. Он просто смог быстрее подняться. Er konnte einfach nur schneller aufstehen. Поэтому, если тебя вырубили, поднимайся. Deswegen, wenn du K.O. geschlagen wurdest, dann помни, steh auf. Бой состоит из 12 раундов. Und denke immer daran, dass es 12 Runden dauert. Поднимайся. Deswegen steh auf. Не превращай любое падение в поражение. Und verwandle nicht jeden Fall als eine Niederlage. То есть в боксе есть нокдаун и нокаут. Also es gibt im Boxen Lockdown und Knockout. Нокдаун, когда тебя просто сбили с ног. Also Lockdown. Ты упал. Knockdown. Knockdown, wenn man dich einfach nur umschmeißt. А нокаут это когда тебя вырубили вообще. Und Knockout, das ist K.O. wahrscheinlich, ne? Вырубили, без сознания. Und K.O., wenn man dich bewusstlos schlägt. Так вот, не превращай любой нокдаун в нокаут. Also verwandle nicht jeden. Если ты упал, поднимайся. Also wenn du gefallen bist, dann steh einfach auf. Не умирай. Sterbe nicht. Еще все впереди. Es liegt alles noch vor dir. Сбили, вставай, согрешил, покайся. Wenn man dich vom Weg abgeführt hat oder wenn du gesündigt hast, dann steh auf. Что-то плохое происходит, поплачь. Wenn etwas bei dir Schlechtes passiert, dann weine. Но, пожалуйста, не вырубайся полностью. Aber bitte, lass dich nicht komplett K.O. schlagen. Und bewusstlos schlagen. То есть не уходи в этот глубокий духовный нокаут. Also, besser gesagt, geh nicht in diesen geistliches K.O. rein. Из отношений. Aus den Beziehungen. Из веры. Aus dem Glauben heraus. Из ячейки, из церкви. Aus der Kleingruppe, aus der Gemeinde. Не уходи в духовный нокаут от веры. Geh nicht in ein geistliches K.O. rein. Вставай. Sondern steh auf. Еще есть время. Denn es gibt noch Zeit. До последнего гонга. Bis zum letzten Gong. Пусть тебя пожалеют, помолятся, поплачь, но вставай. Man soll dich trösten, man soll für dich beten, aber steh auf und geh weiter. И тогда победа будет за нами. Und dann ist der Sieg dir garantiert. Amen. Тогда Господь сможет свою духовную власть и силу через тебя делегировать дальше. Dann kann der Herr seine geistliche Kraft durch dich weiter delegieren. То есть особенно держись, когда приходит искушение, все бросить и сдаться. Deswegen halte dich besonders fest, wenn Versuchungen kommen, wenn Sünde in dein Leben kommt. В боксе это выкинуть белое полотенце. Beim Boxen, also gebe einfach nicht auf. Когда врач смотрит, тренер смотрит своего подопечного. Wenn zum Beispiel der Arzt auf den bewusstlosen Spieler и решает, продолжать бой или выкидывать белое полотенце. Er entscheidet, ob das Spiel weitergeht oder nicht und hebt dann so ein weißes Tuch. Это все в твоих руках. Das liegt alles in deinen Händen. Полотенце или дальше. Um zu entscheiden, ob du weitergehst oder ob du liegen bleibst. Давайте мы встанем. Lass uns gemeinsam aufstehen. Мы хотим иметь Божьи силы, Божий потенциал. Denn wir wollen Gott seine Kraft und Gott sein Potenzial haben. Божья мысль. Und Gott seine Gedanken. Божий разум. Gott sein Verstand. Не свой плотской только, und nicht а Божий. Unser fleischliches Verstand. И он обещал, что мы это можем иметь. Und hat uns versprochen, dass wir es haben dürfen und können. И мы сможем духом пробиться через броню своей плоти. Und werden wir werden schaffen durch diese Mauer von unserem Verstand durchbrechen. Через свои амбиции и мысли. Durch unsere Ambitionen, unsere Gedanken. И просто вытащить за шиворот на другой духовный уровень. Und können uns einfach packen am Schöpf und rausziehen auf die andere Ebene, auf die geistliche Ebene. То есть дай духу пробиться, чтобы вытащить тебя дальше. Deswegen erlaube dem Geist dich rauszuziehen, um mit ihm durchzubrechen. Потому что решать только нам, быть верными или неверными. Denn nur wir können entscheiden, ob wir treu oder untreu sind. Стать сильными или нет. Ob wir stark sein wollen oder nicht. Вставать или лежать дальше. Aufzustehen oder liegen zu bleiben. Лежать в духе своем. Also in unserem Geist liegen zu bleiben. Может быть, ходить в церковь, там что-то делать. Man kann in die Gemeinde kommen, etwas dort machen. Но в духе лежать. Aber im Geiste schlafen, also liegen bleiben. Потерять власть. Die Macht zu verlieren. Над болезнями, над бесами. Über die Krankheit, über die Dämonen. Над обстоятельствами. Über die Umstände. И бесы могут смеяться просто. Und die Dämonen werden einfach nur auslachen. Как вот этот коллега на работе смеялся. Wie damals dieser Kollege über mich gelacht hat. И ты чувствуешь себя беспомощным и слабым. Und du fühlst dich so hilflos und so schwach im Geist. В духе, не просто физически. Im Geist, also nicht nur physisch. Но Бог дает власть. Aber Gott gibt dir diese Macht, er gibt dir wieder neue Kraft. Чтобы людям открывалась истина через тебя. Damit den Menschen diese Wahrheit offenbart wird durch dich. Давайте просто в это поверим. Lass uns einfach daran glauben. И будем за это молиться. Und dafür beten. Именно в это поверим. Genau an das glauben.